an sich selbst verbrannt. Alles, was heilig war, wird profanisiert. Das Dasein ist schrecklich ernüchternd. Luftschlösser werden zu Baracken, wo ich mich mit meinen Abgründen versteckt halte, vor dem eindringlichen Reglement und den Blicken Dritter. Das Scheitern ist Grundbestandteil meines Daseins. So war es, so wird es sein. Wie eine sich erfüllende Prophezeiung hinterlasse ich in meinen Taten Vernichtung. Negiere ich mich durch meine Entscheidungen und in den Wegen, die ich gehe. Ich verliere mich selbst an Worten, an drehenden, unüberwindlichen Gedanken, Kreisen, ewig um mich selbst, um die Welt, wie sie ist, den Möglichkeiten und Gründen. Hinter allem, was ist, lauert ein tiefes Grauen, das mich hinterrücks in den subtilen Bereichen meines Bewusstseins erschlägt, die meine Aufmerksamkeit verborgen scheinen. Die Vernichtung blickt mich an. Durch die sich aufgetanen Abgründe von Existenz, von psychotischen Geflechten menschlichen und zwischenmenschlichen Handelns, jede Tat, ein jedes Verhalten wird von einer stummen Instanz in seine Nichtigkeit überführt. Was hieß im Vertrauen, Liebe und Dankbarkeit leben? Was hießen alle Mühen und Ringen mit sich selbst? Was hieß jeder Kampf im Angesicht aller Erscheinung der Wirklichkeit bestehen, doch zugrunde gehend und hinterlassend diesen Abglanz von Verbranntung, dies Reißen von Stricken, von Zerstörung, auf sich selbst zurückgeschmissene Herabgewürgtheit, die mir in der Kehle stecken bleibt. Abhängigkeit in einem psychotisch-zwischenmenschlichen Geflecht, da Worte wie Schneiden sind, die mich auf Fleisch und Blut durchdringen. Existenz hat auf diesem abstrakten Niveau psychischer Scheinrealitäten nichts von seinen scharfen Rändern verloren. Nichts von den natürlichen Instinkten ist verloren. Nicht die Gefühle, die Ängste und Krämpfe angesichts des menschlichen Dschungellebens im Ringen um Macht, um Teilhabe, um Fürwahrgenommen werden, um Selbstwert, um Licht als solches, als Dringlichkeit, die undurchforsteten, dunklen Stellen des psychischen und geistigen Apparates noch zu durchleuchten, um alles Aufblitzen und Keimen von Gedanken und Fluktuieren im zwischenmenschlich-systemischen Reglement aufzufangen, damit ich Einzelne nicht an seiner Last zugrunde gehe. Ein Bildnis des Wahns, entstanden aus der Kompensation von abgeleiteter Triebkraft, die sich nicht frei entfalten und zerfließend vergehen kann. Die Natur ist übertragen, ist im menschlichen Selbstsystem transferiert und kompensiert zur Kunst. Und Kunst ist ästhetischer Selbstausdruck. Aber was drückt sich aus? In der Negation, im Wahrmachen des Scheins, im Abstrahieren der Ursprünglichkeit von Leben und Sinn. Der Ästhet Mensch ist rein Form. Nichts führt von Profilierung polierter Oberfläche auch nur auf irgendeinem Weg wieder hinab auf seinen Grund. Ich bin gefangen in einem Leben von Lüge. Die Täuschung ist existenziell. Ich bin eine Maske, die ihr wahres Angesicht hinter sich in den Abgrund geschleudert hat. Hinter mir ist keine Brücke, kein Schritt zurück. In allem Geistern und schattenhaft Verborgenen sitzt nur Grauen, das immer dann aufblitzt, wenn ich diese Maske zerreißen und durchbrechend versuche. Wenn ich festsitze und dahin schaue, dass sie nicht sitzt und spüre, dass da etwas ist, das diese Maske trägt. Ich also die Maske selbst nicht bin, sondern jemand oder etwas anderes, eine Andersheit, eine Fremde, die durch mich hindurch scheint, die ich nicht begreifen kann. Aber was ist da in der Tiefe? Warum führt da kein Weg hinab? Was bedeutet menschliches Zusammenspiel in diesem Wahn von Unwirklichkeit, die auf keinen Grund mehr zurückführt? Ist nicht Menschsein an sich diese Maske, Identität, Persönlichkeit, Personsein, Individualität, für sich sein? Was schert mich alter Lug und Trug? Ich wurde gelebt, ich bin verlebt, ich existiere in 100.000 anderen Varianten von mir selbst. Ich bin austauschbar, ein zwischenmenschliches Produkt, erschaffen aus einer Maskerade auf einem Täuschungsball. Ich werde angespült und dann zerschelle ich an der Brust. Meine Maske bröckelt, ich blute und kotze mich aus. Die Wogen des Meeres haben mich glatt geschliffen. Ich bin selbst verbrannt. Was bleibt nach aller Entrüstung, nach allem Kampf, nach Worten, Schritten ohne Wiederkehr? Ein finaler Schnitt. Kreisenden Tunneln in Spiralbewegungen Richtung nirgendwo. Ausgehöhlt. Jede Lebensbewegung. Jede Ereiferung, jede Realisation und Betrachtung ist ein Feuer, das sich selbst verzehrt. Ich, das ist ein aufflackerndes, pulsierendes Nichts in einer unergründlichen Wirklichkeit, die genauso gut nur Traum sein könnte oder war. Abgeschiedenheit, das ist es, was es zu vermeiden sucht, wogegen es ankämpft um seinen Sterbe- respektive Erkenntnisprozess dadurch auf die Zwischenmenschlichkeit verlagert. Wir ziehen ja alle am selben Strang. Der Tod ist das Geheimnis, das sich in allem Ringen darin verbirgt. Um den Tod wollen wir nicht erkennen, allein zu sein. Einsam, verlassen mit uns selbst. Projektionen davon manifestieren sich wie ein Schatten, einem Rattenschwanz gleich, auf die Nicht-Ichheit, auf die unzählige Vorhandenheit von Du, Er, Sie, Es, mit denen der Existenzkampf nun ausgefochten wird und nur fortwährende seelische Zersplitterung hinterlässt. Eine Splitter-Existenz. Jemandem oder etwas seine ungeteilte Aufmerksamkeit zuteil werden lassen, ist euphemistisch, ja eigentlich zynisch, angesichts der inneren Zerklüftung, der Dringlichkeit, in der wir unser Dasein fristen, wie eine nicht abzusitzende Strafe in absoluter Abwesenheit von etwas Wahrem, Sakral, unangetastetem Sein in Gewissheit. Und es hört nicht auf. Jeder Versuch, die Scherben zu kippen, hinterlässt nur mehr Zersplitterung. Die Vergangenheit kann nicht verlöschen. Was ich ausblende, erschlägt mich mit verschlossenen Türen. Und immer wenn ich suche nach dem Dasein innewohnenden Werten, nach Beweisen von Leben, die mir den Wert meiner Zeit aufzeigen würden, nach Wegen, die Dinge zu retten, verkompliziere ich damit nur alles. Im Versuch, es zu klären, verdamme ich mich nur aber immer weiter in meine Selbstheit und verbrenne dereinst an mir selbst zu Asche und Staub. Reiße auf dem Weg dahin noch alle Gewissheit, allen Wert und jedes Etwas, das noch heilig ist, im Zweifel mit mir mit. Bin dann nur nichts weiter als rein Form. Und liegt darin noch Leben? Ist darin noch Wirklichkeit? Ich bin lebendig über dem Boden begraben, meines Gegenstands beraubt. Alle Wege enden in Sackgassen. Das Fluchtstück vollendet sich in unsichtbaren Zellen. Wie könnte das noch einen Sinn ergeben? Ich bin Spiegel meiner geistigen Verwirrung. Lasst mich als Hintergrundrauschen am Firmament verlöschen. Ungehört verklimmt jeder Schrei als negativ diese Realität in funkelnder Nacht. Interruptiert unaufhörlich unsere Wege, unsere bedingte Freiheit. Erinnert uns daran, welche Leichen auf unserem ausgetretenen Pfaden noch hinter uns zurückliegen.